الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von meinen Brüdern und Schwestern annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen, dass wir die Wahrheit hören und dass wir die Wahrheit annehmen und dass wir immer auf dem richtigen Weg der Sunna bleiben, und dass wir auch sterben wie die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sie haben den Islam angenommen, sie haben den Islam richtig praktiziert, sie haben Allah gefürchtet und sie haben ihr Leben und ihr Vermögen für den Islam gegeben und geopfert, und sie sind dann gestorben. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind zufrieden mit ihrem Herrn, und sie werden ins Paradies kommen und sie werden die besten Stufen im Paradies haben. Ridwanullahi alayhim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem Weg von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf dem Weg von seinen Gefährten, von den Khalifen Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali und den anderen Khalifen und den Muslimin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen öffnen, dass wir das gute Wort verstehen und dass wir danach handeln. Er ist derjenige, der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam genannt worden ist, Al-Faruq. Und der Prophet nannte ihn auch Abu Hafs, der Vater von dem Löwen, nannte ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er so stark in der Wahrheit war. Er war sehr stark und er hat für den Islam alles gemacht. Und als man ihm gesagt hat, Allah sagt oder der Prophet sagt, oder so ist das in der Religion, der hat sofort angenommen, ohne Wenn und Aber. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zum Islam gebracht, nachdem recht geleitet, nachdem er gegen den Islam gekämpft hat, nachdem er gegen die Muslime war. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten will, dann wird die Person recht geleitet. Er war derjenige, der den islamischen Kalender bestimmt hat, dass man von Hijra-Kalender spricht und nicht mehr von dem Kalender, die die Leute gehabt haben. Er hat Abu Huraira empfangen in Medina und er sagte ihm, was hast du mitgebracht? Er sagte ihm so viel. Er sagte ihm, das war sehr viel, 500.000 Dirham. Sagte ihm, schläfst du oder sind das 500.000 Dirham? Er sagte ihm, die sind 500.000 Dirham, Abu Huraira. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 und 100.000. Der sagte ihm, geh zurück und schlafe und morgen früh komm zu mir. Der sagte, am Morgen früh kam Abu Huraira. Der sagte ihm, die sind 500.000. Der sagte, wie sollen wir das machen jetzt? Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das tun? Da haben manche ihm gesagt, ja, die Leute, die Nicht-Muslime, die machen das so, sie schreiben für jeden, sie schreiben für jeden und sie geben ihm davon etwas. Dann hat er das befohlen, dass man für jeden Sahabi, für jeden Gefährten von unserem Propheten etwas gibt und auch für die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war derjenige, der damit angefangen hat, diese Gelder, die der Staat gehabt haben, auf die Leute zu verteilen und dass die Leute etwas davon bekommen. Und auch als er einen Brief von Abu Musa al-Ash'ari bekommen hat, dass er ihm etwas geschickt hat. Er hat gesagt, wann hat er das geschickt? Da hat man gesehen, dass derjenige, der das geschrieben hat, ein Christ war. Der hat gesagt, wieso? Wieso haben wir Kalender von Christen? Haben wir unser Kalender nicht? Da hat man ihm gesagt, wir machen das immer so. Der hat gesagt, wir machen das. Und dann hat das angefangen mit dem Hijra-Kalender. Und da hat man 2 Monate zurückgesetzt, damit man anfängt mit dem Monat, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. nach Medina angekommen ist. Und auch, barakallahu fikum, er war derjenige, der für die Kinder Kindergeld und Erziehungsgeld befohlen hat. In einer Nacht hat er eine Frau gehört. Diese Frau hat ihr Kind abgestellt, das bedeutet, sie hat ihm kein Milch mehr gegeben. Und da hat dieses Kind geweint. Da hat sie ihm gesagt, ja, Umar lässt das nicht zu. Der hat gesagt, der kam zu dieser Frau und die hat ihn nicht gekannt in der Nacht. Der hat ihr gesagt, was ist los mit dir? Was machst du mit diesem Kind? Da hat sie ihm gesagt, ja, Umar gibt den Kindern, die noch Babys sind, kein Geld. Und deshalb, ich stelle ihn ab, damit ich von Umar etwas bekomme. Dann ist Umar Ridwanullahi alayhi weggegangen und er hat geweint und er hat gesagt, wie viele Kinder hast du getötet, Umar? Und seitdem hat er für jedes Kind, für jedes Baby, welches geboren ist, ein Anteil von dem Haus des Geldes des Islam. Das bedeutet, er hat Erziehungsgeld angefangen und er hat Kindergeld angefangen. Und das war nicht, wie manche denken, das war in Europa. Nein, das war von dem Khalif, von dem rechten Khalif, Umar Ridwanullahi alayhi. Und unser Thema ist heute Umar ibn al-Khattab, der zweite Khalif, Ridwanullahi alayhi, Abu Hafs al-Faruq. Der hat die Muslime 10 Jahre und 6 Monate und 5 Tage regiert mit Gerechtigkeit und mit der Wahrheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat geträumt, dass die Leute kommen und die haben etwas bedeckt. Die haben sich etwas bedeckt. Manche bis ihre Oberschenkel und manche bis Schienbein. Und dann kam Umar, der kam mit einem Gewand. Dieses Gewand war sehr lang. Da hat man den Propheten gefragt, wie hast du diesen Traum gedeutet? Wie hast du das verstanden, O Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, das ist das Wissen, dass Umar viel Wissen bekommen hat. Umar, Ridwanullahi alayhi. Umar ibn al-Khattab, ibn Nufail, ibn Abdul Uzza, ibn Riyah, ibn Qurt, ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي العدوي الفاروق رضوان الله عليه اهد الاسلام ام ياغ زكس ناخ ده بروفيتن توم ناخ ده بوتشافت angenommen und er war 27 Jahre رضوان الله عليه er war bekannt in dem Quraysh und sie haben ihn als Botschafter gesandt und er war bei vielen Königen und er war bei vielen Oberhäupten, weil er gut gesprochen hat und weil er stark war und weil er sozusagen eine Person war, die die anderen vertreten kann. Umar radhiyallahu alayhi barakallahu fikum war ein großer Mann, ein großer, starker Mann. Er hat Glatze gehabt und seine Hautfarbe war hell und das war auch ein bisschen rötlich. Ridwanullahi alayhi. Das bedeutet, er war blond sozusagen, Umar. Ridwanullahi alayhi. Und er war sehr groß und sehr stark. Ridwanullahi alayhi. Sein Islam war nach 6 Jahren von der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und er war einer von den ersten Sahaba, die den Islam angenommen haben. Die den Islam angenommen haben, der war sozusagen vielleicht unter den ersten 40, die den Islam angenommen haben, Ridwanullahi alayhi. Er ist einer von den zehn, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam frohe Botschaft gegeben hat, dass sie ins Paradies kommen. Und er ist der zweite Khalif und er ist der Schwiegervater von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tochter von ihm, Hafsa, die Mutter von Gläubigen, geheiratet hat. Und er, Umar, war einer von den wissenden Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war enthaltsam in seinem Leben. Und er war Schwiegersohn von Ali ibn Abi Talib. Er hat die Tochter von Ali ibn Abi Talib, Ridwanullahi alaihim jami'an, geheiratet. Umar, Ridwanullahi alaihi. Von ihm wurden 539 Hadithe überliefert. Von ihm 539 Hadithe liefert. Das war nach einem Bittgebet von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ein Bittgebet gemacht und er sagte: Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadhain ar-rajulain ilayk bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab. Und der Prophet hat das sozusagen gemocht, das und als Umar den Islam angenommen hat, dann haben die Muslime sozusagen sich ein bisschen sicherer gefühlt. Ma zilna a'izzatan minzu aslama Umar. Das bedeutet, sie haben sich gezeigt und sie haben mehr sozusagen vom Islam gezeigt, als Umar, Ridwanullahi alayhi, den Islam angenommen hat. Vor seinem Islam war Umar angesehen in Mekka. Und die Leute haben ihn um seine Meinung gefragt. Und er war, wie ich schon erzählt habe, er war Botschafter für Quraysh und er war ein Händler und er war sozusagen ein Mann, der so gut gesprochen hat und er war stark in der Wahrheit. Und er hat sehr gute Eigenschaften gehabt. Mit 27 Jahren hat er den Islam angenommen, später. Und Umar, das war natürlich ein Schock für die Leute von Mekka, dass Umar den Islam angenommen hat. Und hier aufpassen, liebe Brüder und Schwestern, es wurde viel erzählt, wie Umar den Islam angenommen hat. Und diese Geschichte, die man immer erzählt, dass Umar zu seiner Schwester gegangen ist und er hat dort, der hat etwas von Surah Taha gehört und dann wollte er eine Schrift von Koran, ein Schrift sozusagen nehmen in der Hand, da hat seine Schwester ihm gesagt, du bist unrein und du darfst das nicht machen und dann hat er sich gewaschen und dann hat er den Islam angenommen. Diese Geschichte ist schwach. Diese Geschichte ist schwach. Barakallahu fikum, deshalb kann man nicht nehmen. Obwohl diese Geschichte bei manchen Gelehrten überliefert worden ist, bei Al-Bazzar und Tabarani und Abu Nu'aym und Al-Bayhaqi und so weiter. Aber eigentlich die Geschichte, wie Umar den Islam angenommen hat, ist nicht authentisch. Da kann man nicht verwenden. Aber es gibt Teile von dieser Geschichte, die authentisch sind. Es gibt Teile von dieser Geschichte, die authentisch sind. Und zwar, Umar hat den Koran gehört. Passt auf, das ist sehr, sehr schön. Umar hat etwas vom Koran gehört, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat. Und Umar hat so gedacht, Umar erzählt selber. Er hat gesagt, als ich den Koran gehört habe, das hat mich fasziniert. wie diese Wörter sozusagen zusammengebaut, aufgebaut sind. Dann habe ich gesagt, das ist wie die Quraysh behaupten. Wie die Quraysh behaupten, das wäre ein Dichter, derjenige, der das sagt. Und dann hat er sofort gehört, der Prophet sallallahu alaihi wasallam liest, innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli sha'ir, faqalilam ma tu'minun. Das ist das Wort von einem edlen Botschafter, Gesandter. Und das ist nicht das Wort eines Dichters. Das ist kein Wort des Dichters, sondern das ist Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Umar hat gesagt, als ich das gehört habe, dann hat der Islam angefangen in meinem Herzen. Und Umar, barakallahu fikum, dann hat sehr stark und sehr hart gegen die Muslime. Und er hat die Muslimin, er hat sie gefoltert. Aber später, subhanallah, als die Sahaba nach Abyssinien, als die Sahaba nach Abyssinien auswandern wollten, dann kam Umar und er hat eine Frau von er hat eine Frau auf dem Weg gesehen und hat ihr gesagt, wohin? Dann hat sie ihm gesagt, ja, ihr habt uns nicht mehr gelassen, dass wir unsere Religion praktizieren. Deshalb wandern wir aus. Dann hat Umar, der war ein bisschen sozusagen, der war dann auf einmal, sage ich jetzt, weich geworden. Eigentlich war Umar immer gegen. Umar, Radwallah alayhi, war immer gegen die Muslime. Und er hat sozusagen immer gegen die Muslimin was getan. Aber in diesem Fall, als er die Gefährtin von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam gesehen hat, ja, er war ein bisschen weicher geworden. Er war dann des weicher geworden. Diese Frau war, barakallahu fikum, Abdullah ibn Abi Hathma. Die war die Frau von Amir ibn Rabi'ah, radwanallah alayhi. Das bedeutet, die Frau Abdullah bint Abi Hathma, die war die Frau von Amir ibn Rabi'ah. Sie hat das erzählt. Amir, und der wollte von uns etwas holen. Und dann kam Umar und der hat mir gesagt, und Umar natürlich hat sie erzählt selber, Radwanallah alayha, der hat gesagt, ja, Umar, der war gegen uns sehr hart, gegen die Muslime. Dann hat er ihr gesagt, wohin? Abdullah, wohin mit euch? Da hat sie ihm gesagt, wir werden dieses Land verlassen. Ihr habt uns Schaden zugefügt und ihr habt uns gefoltert und wir suchen uns ein Land, dass wir eine Befreiung vielleicht finden. Da sagte er, Allah sei mit euch. Allah sei mit euch. Abdullah sagte, Radwanallah alayha, ich habe so weiche in Umar, in diesem Fall, gefühlt, was ich niemals von ihm gefühlt habe oder gesehen habe. Als dann Amir ibn Rabi'a zurückkam, sie sagte ihm, seine Frau, Vater von Abdullah, das wird Aba Abdullah, hättest du Umar gerade gesehen, wie er traurig war und wie er weich war. Er hat ihr gesagt, ach, meinst du, dass Umar jeden Islam annimmt? Da sagte ihm ja. Er hat gesagt, wenn der Esel von Al-Khattab den Islam annimmt, dann wird Umar Muslim. Weil er so hart und so feind des Islam war, bevor er den Islam angenommen hat. Subhanallah. Schaut mal, wie die Sache war, barakallahu fikum. Der hat gesagt, wenn der Esel von dem Haus Al-Khattab den Islam annimmt, dann vielleicht Umar nicht. Aber Umar hat etwas gehört vom Koran und er hat den Islam angenommen. Und wie ich schon gesagt habe, diese Geschichte, dass Umar das Schwert genommen hat und er wollte den Propheten töten und sowas, eigentlich, barakallahu fikum, das kann man nicht als authentisch einstufen. Umar hat den Islam angenommen. Als er den Islam angenommen hat, haben die Leute von Quraysh nicht gewusst, dass er den Islam angenommen hat. Er sagte, er hat gefragt, wer ist derjenige, der wie Nachrichtensender ist in Quraysh? Das heißt, wer ist derjenige, der für Skandale da ist, damit er sofort die Sache skandalös macht? Dann haben sie ihm gesagt, Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi, eine Person von Quraysh. Der hat gesagt, wo ist Jamil? Der ist zu ihm gegangen. Der hat ihm gesagt, weißt du Jamil? Ich habe den Islam angenommen. Dieser Jamil hat das gehört, er stand auf und er rannte sofort zu den Leuten von Quraysh, während sie zusammensaßen. Er sagte, oh Leute von Quraysh, Umar ibn al-Khattab hat seine Religion gewechselt, er hat den Islam angenommen. Dann kam Umar hinter ihm und er hat ihm gesagt, nein, ich habe nichts Schlechtes getan, ich bin Muslim geworden, ich bin Gottergebene geworden. Dann standen sie auf und sie haben angefangen, gegeneinander zu kämpfen. Die große Masse gegen Umar allein. Und die haben natürlich dann ihn geschlagen und er hat sie geschlagen und zurück und so weiter. Der hat ihnen gesagt, egal was ihr macht, ihr könnt mich auch töten. Ich werde den Islam niemals verlassen. Wenn ihr auch 300 Leute wärt, dann werde ich das nicht verlassen. Dann kam ein Mann und er hat den Leuten gesagt, Leute, passt auf, seine Familie werden euch nicht so einfach lassen, wenn ihr Umar tötet, lasst ihn. Und er war Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Der war Al-As und er hat sozusagen, die Leute haben Umar verlassen. Und so hat der Umar, Radwanallah alayhi, den Islam angenommen, nachdem der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, für ihn Dua gemacht hat. Danach, barakallahu fikum, danach konnten die Muslime danach etwas vom Islam zeigen und sie waren ein bisschen stärker geworden. Und barakallahu fikum, wie ich schon gesagt habe, Ibn Mas'ud radwanallahu alayhi sagte, ma zilna a'izzatan munzu aslama Umar. Das heißt, wir sind dann stark und stolz geworden, nachdem Umar den Islam angenommen hat. Das bedeutet, da hat man uns gesehen, wir könnten uns zeigen. Und barakallahu fikum, Ibn Mas'ud sagte, dass Umar den Islam angenommen hat, war ein Sieg für den Islam. Und auch seine Auswanderung war ein Sieg für den Islam. Und sein Imame, das bedeutet, dass er der Khalif geworden ist, das war Barmherzigkeit. Wir konnten in Mekka zu Al-Kaaba nicht beten oder neben Al-Kaaba nicht beten, bis Umar den Islam angenommen hat. Als Umar den Islam angenommen hat, haben sie uns zugelassen, dass wir dort beten. Und Hudhaifa, radwanallahu alayhi, sagte, Hudhaifa ibn al-Yaman, er sagte, als Umar den Islam angenommen hat, ist der Islam so geworden wie ein Mann, der nach vorne zieht. Und er kehrt nicht zurück. Das wird der stärker und stärker geworden. Und als Umar getötet worden ist, dann ist dieser Mann nach hinten gelaufen. So, barakallahu fikum, das war sehr wichtig, dass Umar den Islam angenommen hat für die Muslime, Ridwanullahi alayhi. Und auch als er die Auswanderung gemacht hat, er hat sozusagen das nicht wie die anderen gemacht, sondern der hat das am Tageslicht gemacht und er sagte, ich werde nach Medina auswandern. Umar barakallahu fikum hat viele gute Seiten in seinem Leben gehabt, wie alle anderen Gefährten von unserem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wir haben, als wir über Abu Bakr as-Siddiq gesprochen, wir haben auch über Umar gesprochen. Das bedeutet, es gab Hadithe, es gab Überlieferungen, die Abu Bakr und Umar verbunden haben. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte in vielen Hadithen Abu Bakr und Umar, Abu Bakr und Umar. Und er hat immer diese beiden gelobt und die waren die Minister von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr und Umar. Und wie ich schon gesagt habe, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Umar al-Faruq genannt, weil er so gerecht war, weil er so gerecht war. Al-Bukhari und Muslim haben überliefert von Abi Huraira radhiyallahu alaihi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, während ich im Schlaf war, habe ich geträumt, dass ich im Paradies bin. Dann habe ich eine Frau gesehen, sie hat Wudu genommen, sie hat sich gewaschen, Gebetswaschung, neben einem Schloss. Dann sagte ich, wem gehört dieses Schloss? Da hat man gesagt, das ist von Umar. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., dann habe ich deine Eifersucht, dann habe ich mich an deine Eifersucht erinnert, Umar. Dann habe ich sozusagen mich umgedreht. Umar radhiyallahu alayhi hat geweint. Der hat gesagt, Eifersucht mit dir, o Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte auch, während ich etwas geträumt habe, dann habe ich Milch bekommen. Ich habe davon getrunken, bis diese Milch von meinen Nägeln, unter meinen Nägeln geflossen ist. Und dann habe ich das Umar gegeben. Dann hat man gefragt, o Prophet, wie deutet man diesen Traum? Der hat gesagt, mit Wissen. Das heißt, Umar hat Wissen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. Und der andere Traum, und ihr müsst aufpassen hier, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas träumt, dann ist das Religion. Dann ist das Religion. Das ist nicht wie unsere Träume, sondern wenn der Prophet etwas träumt, dann ist das Offenbarung, weil die Offenbarung sozusagen verschiedene Arten hat. Und eine Art von dieser Offenbarung ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas träumt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, O Sohn von Al-Khattab, Sohn von Al-Khattab, bei demjenigen, der meine Seele in dessen Hand hat, das wird bei Allah. Egal, wenn der Shaitan, wenn du einen Weg nimmst, nimm den Shaitan einen anderen Weg. Das wird der Shaitan, kann dich nicht treffen. Der fürchtet dich. So meinte der Prophet Muhammad s.a.w. Das wird, nimmt immer Umar einen Weg, der Shaitan nimmt diesen Weg nicht. Er nimmt einen anderen Weg. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es gab in den anderen Völkern vor euch Leute, die Eingabung von Allah bekommen haben und sie waren keine Propheten. Sie waren keine Propheten. Wenn jemand Eingabung bekommt, dann ist Umar von meiner Umma, dann ist er Umar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit auf der Zunge von Umar gegeben, weil Umar radhiyallahu alaihi in bestimmten Themen etwas verlangt hat und dann kam das so, wie Umar verlangt hat radhiyallahu alaihi. Auch barakallahu fikum, Umar radhiyallahu alaihi wurde vom Propheten als Shahid bestätigt. Der Prophet Muhammad war einmal auf dem Berg von Uhud und Uhud bebte. Uhud bebte. Der Prophet hat mit seinem Fuß auf Uhud geschlagen. Er hat ihm gesagt, sei still, Uhud. Sei still. Auf Uhud sind Prophet oder Siddiq oder Shahid. Märtyrer ist nicht so richtig, aber Märtyrer. Und Abu Bakr war dabei, Uthman war dabei und Umar, Radwanullahi, war dabei. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen Umar und der Versuchung, Problemen, gibt es eine Tür. Wenn diese Tür gebrochen wird, dann fangen die Probleme an. Und das war Umar, diese Tür, wie Hudhaifa, Radwanullahi, alaihi gesagt hat. Und das Umar, der zweite Khalif, war auch bestätigt und das war bekannt. Barakallahu fikum. Das war bekannt. Radwanullahi alaihi. Die Gefährten auch von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gelehrten haben den zweiten Khalif des Islam, Umar ibn al-Khattab, gelobt. Nicht nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Umar gelobt, auch barakallahu fikum die Sahaba. Und der erste, der Umar gelobt hat, war Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, der vierte Khalif, hat selber Umar gelobt. Und er sagte, dass Umar sozusagen der richtige Mann ist. Und der richtige Mann war für die Khilafa. Und wie wir schon ein Hadith erklärt haben, als wir über die Geschichte von Abu Bakr, der erste Khalif, gesprochen haben, haben wir gesagt, Barakallahu fikum, die Sahaba, das war bei ihnen so. Sie haben Umar und Abu Bakr und Umar und Uthman sozusagen als die besten Sahaba eingestuft. Und danach haben sie zwischen Sahaba nicht mehr Differenzierung gemacht, aber natürlich auch Ali kommt danach, barakallahu fikum, wa jazakum Allah khair. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Umar auch die gute Nachricht gegeben, dass er ins Paradies kommt. Und er hat ihm diese frohe Botschaft gegeben. Und das Hadith ist bekannt, das ist auch bei Al-Bukhari, barakallahu fikum. Abu Bakr sagte, denn natürlich nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ich liebe keinen mehr als Umar, Radwanullahi alayhi. Und Abu Bakr wurde gefragt, was wirst du Allah sagen, wenn Allah dich fragt, wieso hast du Umar empfohlen, dass er den Khalif nach dir wird? Der hat gesagt, ich werde Allah sagen, ich habe ihnen den Besten empfohlen. Ich habe ihnen den Besten von ihnen empfohlen. Und Ali radwallahu alaihi sagte, wenn man über die gütigen Menschen und die Guten spricht, dann sollte man Umar erwähnen. Dann sollte man Umar erwähnen. Und die anderen Gefährten wie Hudhaifa, wie Ibn Mas'ud, wie der Sohn von ihm, und viele anderen Gelehrten, barakallahu fikum, haben Umar so, barakallahu fikum, gelobt, weil er sehr gut war. Natürlich für uns genügt in diesem Zusammenhang, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Umar gesagt hat. Er hat ihm gesagt, Umar, bei Allah, wenn der Teufel und seine Soldaten fürchten dich, wenn sie dich sehen, dann nehmen sie einen anderen Weg. Und die wollen dich nicht treffen. Und der Prophet sagte, wenn jemand Eingebung hätte von meiner Umma, dann ist das Umar, radwallahu alayhi. Aber es gibt keinen Propheten nach mir, sagte der Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, Radwanullah alayhi, hat Umar seine Tochter gegeben als Ehefrau. Das heißt, Umar war der Schwiegersohn von Ali, Ridwanullah alayhi. Und er hat von Umar, von der Tochter von Ali, Kinder gehabt. Und das ist bekannt in der Geschichte. Deshalb diese Leute, die behaupten, dass Ali gegen Abu Bakr und Umar war, das ist gelogen und das ist eine Lüge. Aber diese Leute, das ist für sie natürlich normal, dass sie lügen. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq. Die behaupten, diese Leute, die nehmen von Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq selber sagte, ich sage mich los. Ich sage mich los. Ich bin frei von den Leuten, die Abu Bakr und Umar schlecht erwähnen. Die Leute, die von Abu Bakr und Umar schlecht reden. Barakallahu fikum. Eine Sache für Umar ist sehr wichtig. Das ist eine natürlich große Gabe. Umar hat bestimmte Sachen gesagt oder verlangt und dann kam das im Koran. Das ist Umar zum Beispiel, kam zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der ihm sagt, oh Prophet, wieso sind die Frauen so? Dass sie sich nicht bedecken. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, dass die Frauen sich bedecken müssen. Umar hat anderen Sachen gesagt und die waren immer so. Umar selber, barakallahu fikum, sagte, ich habe in drei Fällen etwas gesagt und der Koran war mit dem, was ich gesagt habe, übereinstimmend. Er sagte dem Propheten Muhammad, o Gesandter Allahs, wieso nehmen wir den Stehplatz von Abraham nicht als Gebetplatz? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt oder herabgesandt, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Surat al-Baqarah, die Ayah 125. Das bedeutet, O Prophet, wieso nehmen wir den Stehplatz von Abraham nicht als Gebetplatz? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ nimmt den Stehplatz von Abraham als Gebetplatz. Und er sagte, ich sagte, O Gesandter Allahs, es gibt viele Leute, die deine Frauen sehen, die guten und die schlechten Leute. Wie wäre es, wenn du ihnen befiehlst, dass sie sich bedecken? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah von Al-Hijab herabgesandt. Und wegen Eifersucht von Frauen von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Frauen, die waren eifersüchtig. Dann sagte Umar, wenn der Prophet euch oder sich von euch scheiden lässt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm bessere Frauen als euch geben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khayran min kunna und so weiter, barakallahu fikum. Und Umar sagte auch bei Muslim, Umar sagte, ich war mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, übereinstimmend in drei Fällen. In Al-Hijab, das bedeutet die Bedeckung der Frau, der muslimischen Frau. Und fi Maqami Ibrahim, das bedeutet bezüglich Stehplatz von Abraham. Und fi Usara Badr, das bedeutet mit den Gefangenen von Badr Schlacht. Das bedeutet, wir haben vorhin erzählt, Hijab, Stehplatz von Abraham und bezüglich Eifersucht von den Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die vierte ist Asara, Usara, Badr, das wird die Gefangenen in Badr, barakallahu fikum. Auch dazu noch Tahrim al-Khamr. Tahrim al-Khamr. Das bedeutet, barakallahu fikum, Verbot von Alkohol. Verbot von berauschenden Mitteln und Alkohol. Das ist der fünfte. Nochmal. Weil Umar, Ridwanullah alayhi, der kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, O Prophet, sag uns genau, was ist mit Al-Khamr? Was ist mit berauschenden Mitteln? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat, Entschuldigung, Tahrim Al-Khamr herab gesandt. auch Barakallahu Fikum in anderen Themen hat Umar sozusagen etwas gesagt oder etwas verlangt, und so kam das von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Leichnamgebet verrichten wollte für Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dann kam Umar und der hat ihm gesagt: Oh Prophet, der ist der Feind Allahs. Wieso betest du? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala danach herabgesandt: Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Surat al-Tawba. Surat al-Tawba, die Surah 9, die Ayah 84. Die Ayah 84. Barakallahu fikum. Mit Alkohol auch, zum Beispiel von Surat al-Nisa, die Ayah 43. Surat al-Nisa, die Ayah 43. Und auch, Barakallahu fikum, bezüglich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Istighfar gemacht hat. Für bestimmte Leute. Dann hat Umar dem Propheten gesagt: Wieso hast du Istighfar gemacht? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch Koran herabgesandt. Badr haben wir erzählt. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bezüglich Adhan, war die Sache so, das wird Gebetsruf, barakallahu fikum. Auch bezüglich Strafe von Zina hat Umar etwas dazu gesagt. Auch, barakallahu fikum, in anderen Fällen, und die sind so ungefähr 20 Fällen, haben die Gelehrten erzählt, die waren Themen, die Umar sozusagen verlangt hat oder empfohlen hat, und dann kam der Koran damit. Und das ist, barakallahu fikum, die Bedeutung, was der Prophet Muhammad s.a.w. meinte, dass manche Leute Eingabung bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Dass Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen diese Person etwas im Herzen tut, und diese Person sagt das, und der Prophet Muhammad s.a.w. nimmt das an, indem Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt hat. Und das heißt nicht, dass Umar Prophet wäre oder dass Umar keinen Fehler begeht. Doch, Umar ist ein Mensch und er macht Fehler und er ist kein Prophet. Aber, Urduanallah alayhi, der hat so gut für den Islam gemacht, und wie man weiß, Umar Urduanallah alayhi und andere Sahaba als Einzelpersonen, die sind Menschen und die machen Fehler. Aber der Weg von Sahaba, passt auf, der Weg von Sahaba und die Methode von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ihre sozusagen Übereinstimmung ist niemals falsch. Niemals falsch. Bis hier werden wir, barakallahu fikum, zum ersten Teil von der Geschichte von Umar ibn al-Khattab radhiyallahu alaihi kommen, und inshallah ein anderes Mal machen wir den zweiten Teil, vielleicht drei oder vier Teile für die Geschichte von Umar ibn Khattab, radhiyallahu alayhi. Heute kann man das alles, was wir gesagt haben, in ein paar Punkten erklären. Erstmal, Umar ist eine sehr gute Person. Der war derjenige, der Kalender, Hijra-Kalender gemacht hat. Und der war derjenige, der sozusagen die Namen eingetragen hat, damit die Leute vom Staat Geld bekommen. Er war, Radwanallah alayhi, er war derjenige, der Kindergeld und Erziehungsgeld heute in unserer Welt und Kindergeld. Er war derjenige, der das sozusagen angefangen hat, und die Muslime haben das bekommen. Umar ibn Khattab hat sehr vieles Wissen gehabt. Er war mit 27 Jahren Muslim geworden. Er war von den ersten 40 Leuten, die den Islam angenommen haben. Er hat, als er Muslim geworden ist, die Muslime waren dann stark geworden. Und er war sozusagen eine Person, die Eingabung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Umar ibn Ali war ein großer Mann, ein starker Mann. Der hat Glatze gehabt und der war sozusagen, seine Hautfarbe, Entschuldigung, war hell. Und ein bisschen Rötung hat er auch. Natürlich, der der war mit hellen Hautfarbe und mit hellen Haaren, Ridwanullahi alayhi, und er war Al-Faruq, der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihn so genannt, und er ist eine Person, die so gelobt worden ist vom Propheten, von Abu Bakr, von Ali ibn Abi Talib, von den anderen Gefährten des Propheten s.a.w. und von den Leuten. Bis heute sagen wir brauchen die Gerechtigkeit von Umar. Wir brauchen die Gerechtigkeit von Umar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg von Umar, Ridwanullah alayhi, auf dem Weg von Abu Bakr und Uthman und Ali befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam große Belohnung geben für das, was sie gemacht haben für uns, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen, dass wir auf deren Weg bleiben und dass wir am letzten Tag mit ihnen ins Paradies kommen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahumma ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilik. Sagt ja, die haben immer